Im Jahr 2009 waren Isabel Valdivia Barry und ihr Ehemann Erico Otilio Barry in der Ortschaft Los Muelles in der argentinischen Provinz Neuquén unterwegs. Hierher kamen viele Touristen wegen des spektakulären Bergpanoramas, der Wanderwege und der heißen Quellen. Multinationale Konzerne bauten in Los Muelles aber auch eine der größten Schiefer- und Gaslagerstätten Südamerikas aus. Isabel interessierte sich allerdings mehr für die anderen Schätze, die das umgebende Gestein zumindest denen zu bieten hatte, die wussten, wo sie suchen mussten. Die Formation von Los Muelles stammt aus der frühen bis mittleren Jurazeit vor rund 201,4 bis 161,5 Millionen Jahren. Ihre freiliegenden Felsaufschlüsse liefern eindrückliche Momentaufnahmen von den Ökosystemen, die sich im Meer und dem Flussdelta an den tropischen Küsten der Landmasse von Gondwana gebildet hatten. Ein beträchtlicher Teil dieses Kontinents, darunter auch große Teile Südamerikas, lag in der fraglichen Zeit in den Tropen. Zu den beherrschenden Gruppen in den Meeren der frühen Jurazeit gehörten die Ichthyosaurier oder Fischechsen. Der Name ist treffend, ähneln sie doch einer Kreuzung zwischen einem Delfin und einem Krokodil. Ihre Überreste findet man in Los Muelles in Hülle und Fülle. Das Ehepaar Barry stieß jedoch während seiner winterlichen Expedition auf ein ganz anderes Fossil. Aus dem Gestein ragte der nahezu vollständige Schädel und ein beträchtlicher Teil des Körpers eines Dinosauriers, und zwar eines Typs, der, wie Sie noch bemerken sollten, nie zuvor beschrieben worden war. Isabel brachte den erstaunlichen Fund nach Zapala, in das Museo El Sacher de Ciencias Naturales. Daraufhin machte sich ein Paläoontologenteam unter Leitung von Leonardo Salgado von der staatlichen Universität der Region Rio Negro Conichet zu der Fundstätte auf den Weg und unternahm umfassende Ausgrabungen, wobei weitere Bruchstücke entdeckt wurden. 2017, nach jahrelanger mühevoller Forschungsarbeit, veröffentlichten Leonardo und sein Team ihre Erkenntnisse und tauften den Fund auf den Namen Isaberisaura molensis. In jüngerer Zeit stellte sich heraus, dass es sich bei dem Dinosaurier um einen der ersten Stegosaurier handelt. Diese großen, kräftig gebauten Pflanzenfresser waren mit Reihen von Panzerplatten ausgestattet und trugen einen Stachel am Ende des Schwanzes. Über seine Stellung in der Evolution hinaus ist Isaberisaura aber vor allem aus zwei Gründen von Bedeutung. Erstens repräsentiert er die überfällige Anerkennung der bemerkenswerten Frauen, die, seit der berühmten Paläontologin Mary Anning im 19. Jahrhundert, wichtige Beiträge zur Paläontologie geleistet haben. Mit dem Namen Isaberi wird die Entdeckerin geehrt. Und zweitens wurden den Paläontologen bei der Analyse des Fundes klar, dass sich innerhalb des Skeletts, an der Stelle, wo der Magen sein sollte, erstaunlicherweise eine Masse aus versteinerter Nahrung befand. Leonardo formuliert es so: Wir haben uns immer gefragt, was Dinosaurier gefressen haben. In der Regel können wir darüber nur Vermutungen anhand der Zahnform anstellen. Hier bot sich die Gelegenheit, genauere Aufschlüsse zu gewinnen. Die Befunde des Teams liefern ein neues, präziseres Bild von immer größeren Dinosauriern und ihrer immer grüner werdenden Umgebung in den tropischen Breiten der Jurazeit.